Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Das Auto. Das Haus der Familie Morger lag an einer schmalen Straße, die von ein paar kranken Bäumen gesäumt war. Auf dem Trottoir gingen einige Leute, die auch nicht besonders gesund aussahen. Vor dem Haus standen einige Bauarbeiter, die bohrten und hämmerten. Ich klingelte bloß und wartete. Frau Morger sah aus wie eine Frau, die gerade dem Leibhaftigen persönlich begegnet war. Es ist einfach grauenhaft. Ich halte das nicht mehr länger aus. Zugegeben, es gibt schönere Gegenden und schönere Häuser. Darum geht es nicht. Mein Mann, er... Ist das ein Silbenrätsel, was Sie da von sich geben? Nein, mein Mann... Das habe ich mittlerweile begriffen. Es geht also um Ihren Mann. Nein, das heißt doch, es ist grauenhaft. Ihr Mann oder bloß die Umstände? Wie bitte? So kommen wir nicht weiter. Vielleicht wäre es besser, wenn Sie mir alles aufschreiben. Ich gehe in der Zwischenzeit einen Kaffee trinken. Bitte. In der Garage? Meinetwegen auch in der Garage. Ich kann nicht mehr hinsehen. Es ist... Grauenhaft, ich weiß. Findet in der Garage eine Mitgliederversammlung der Autopartei statt oder noch etwas Grauenvolleres? In der Garage liegt ein toter Mann. So kommen wir der Sache schon näher. Ihr Mann ist also tot. Nein, das ist nicht mein Mann. Schauen Sie doch selbst. Sie fasste meine Jacke an und zog mich nach unten in die Garage. Es war eine ganz gewöhnliche Garage. Und in der Garage stand ein ganz gewöhnlicher Wagen. Und im Kofferraum des Wagens lag eine ganz gewöhnliche Leiche. Ist das nicht grauenhaft? Dieser Mann ist ermordet worden im Kofferraum meines Mannes. Das ist allerdings ungewöhnlich. Da rufe ich am besten gleich mal die Polizei an. Muss das sein? Könnte man die Leiche nicht einfach... Unter den Teppich kehren? Das geht nicht, Frau Morger. Nicht in unserem Land. Hier können sich so etwas nur ein paar wenige erlauben. Und ich glaube kaum, dass Ihr Mann zu diesen wenigen gehört. Also gut. Ich mache aber keine Aussage, solange ich nicht mit meinem Mann gesprochen habe. Frau Morger hatte offenbar immer gut aufgepasst, wenn sie sich einen Fernsehkrimi angeschaut hatte. Ich ging nach oben und benutzte das Telefon. Dann rauchte ich eine Zigarette, während Frau Morger leise vor sich hin schluchzte. Schließlich kam dann die Polizei und alles nahm seinen gewohnten Lauf. Eine Schusswunde im Rücken. Kennen Sie den Toten? Nein, ich habe den Mann noch nie zuvor gesehen. Besitzt Ihr Mann eine Waffe? Dazu möchte ich im Moment nichts sagen. Dann mal zu Ihnen, Maloney. Mir geht es gut, danke. Wunderbar. Wie soll die Polizei Verbrechen aufklären, wenn niemand gewillt ist, mit ihr zu kooperieren? Erstaunlicherweise gibt es ja Personen, die bereit sind, mit Polizisten zu kopulieren. Das sollte doch reichen, oder? Wann wird dieser Körper endlich wegtransportiert? Ich bitte Sie, mir endlich zu sagen, wo wir Ihren Mann befragen können. Sie wollen meinen Mann verhaften? Aber er ist doch unschuldig. Eigentlich ging mich die Sache nichts an. Ich hatte keinen Auftrag und diese Frau Morger war nicht mein Typ. Und nach einer Leiche sehnte ich mich auch nicht gerade. Ich ging zurück in mein Büro und legte mich unter den Schreibtisch. Das Telefon klingelte. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue. Ich blieb noch eine Weile liegen. Später klopfte es an der Tür. Weshalb hat sie diese Frau Morger zu sich gerufen? Sie sagte, dass sie ein Problem hat. Ich konnte ja nicht wissen, dass dieses Problem eine Leiche ist. Noch wissen wir nicht, wer der Tote ist. Dafür wissen wir etwas anderes. Das Auto von Herrn Morger wurde uns als gestohlen gemeldet. Schau an, dann können Sie es ihm ja jetzt zurückgeben. Keine Scherze, Maloney. Morger hat vor einer Woche Anzeige erstattet. Und heute steht der Wagen in seiner Garage. Und eine Leiche liegt im Kofferraum. Wunderbar. Leichter kann es einem ein Mörder doch gar nicht machen. Sie glauben also auch, dass dieser Morger den Mann umgebracht hat? Ich glaubte vorerst gar nichts. Der Fall war nun plötzlich doch noch für mich interessant geworden. Es war höchste Zeit, sich um diesen Morger zu kümmern. Ich legte mich noch ein wenig flach. Schließlich soll man alles zu seiner Zeit tun und nirgendwo steht geschrieben, wann man sich um Leichen kümmern soll. Mein Weg führte mich zu Frau Morga. Sie sah ein wenig erholter aus, machte aber noch immer einen bedrückten Eindruck. Ich konnte ihr das nicht verübeln, denn schließlich wurde ihr Mann des Mordes verdächtigt. Ich begreife das nicht. Mein Mann ist wie vom Erdboden verschwunden. Ich glaube nicht, dass ihm über Nacht Flügel gewachsen sind. Und wenn, dann wird er eines Tages von einem Polizeihubschrauber eingefangen. Mein Mann besitzt eine Waffe. Sie ist weg. Irgendetwas stimmt da nicht. Da sind Sie nicht die Erste, die so etwas vermutet. Was treibt Ihr Mann denn so? Ich weiß es nicht. Wie bitte? Sie wissen nicht, was Ihr Mann arbeitet? Nein. Er hat sich selbstständig gemacht. Irgendwelche Geschäfte. Ich habe mich nie darum gekümmert. War das ein Fehler? Könnte es sein, dass Ihr Mann Kontakt zur Unterwelt hat? Nein. Mein Mann hasst Rolltreppen. Ich dachte mir an dubiose Geschäfte. Mein Mann bezahlt seine Steuern immer pünktlich. Es hatte keinen großen Sinn. Frau Morga war entweder so naiv wie eine gemalte Frühlingswiese mit Kühen darauf, oder sie war mit allen Wassern gewaschen wie die Hände einer Chirurgin. Während ich mir überlegte, was wohl zutreffender war, erhielten wir Besuch. Sie schon wieder, Maloney. Sonst kümmert sich ja niemand um die Opfer der Polizeiarbeit. Schon gut, Maloney. Wir haben die Leiche identifiziert. Klaus Sachser. Kein unbeschriebenes Blatt. Vorbestraft wegen Hehlerei, Körperverletzung und Autodiebstahl. Autodiebstahl? Hat er den Wagen meines Mannes gestohlen? Schon möglich. Das erklärt allerdings noch nicht, wie der Wagen dann wieder in die Garage Ihres Mannes kam. Wer bringt schon einen Autodieb um und fährt ihn dann zu sich nach Hause in die Garage? Ziemlich undurchsichtig. Dieser Klaus Sachser war übrigens ein Spieler, trieb sich an allen legalen und illegalen Spieltischen und Automaten herum. Ein Spieler? Ja. Möchten Sie uns vielleicht etwas sagen, Frau Morga? Nein. Frau Morga setzte sich und schwieg. Der Polizist langweilte uns noch mit einigen Details aus dem Polizeicomputer. Ich machte mich danach auf die Socken und landete in einem Spielsalon. Sachser? Wenn ich den Namen nur schon höre, muss ich kotzen. Sie kannten den Mann. Spielte er öfters hier? Spielen? Nee, der spielte nicht. War nur auf Kundenfang. Ein Schwein war das. Dem, der ihn umgelegt hat, spende ich ein Bier, wenn er sich bei mir meldet. Weshalb war denn dieser Sachser so unbeliebt? Jetzt reicht's! Diese Automaten rauben mir den Verstand. Und Sie kommen mit Ihren dämlichen Fragen. Hauen Sie bloß ab, sonst stecke ich Ihr bestes Stück in den Geldschlitz. Lassen Sie ihn. Er ist mit den Nerven fertig. Kannten Sie Klaus Sachser? Alle haben ihn gekannt. Und alle haben ihn gehasst. Gehasst. Kann mir das mal jemand genauer erklären? Was war dieser Sachser bloß für ein Scheusal? Ein brutales Arschloch. Brutales Arschloch. Er hat allen, die pleite waren, Geld vorgestreckt. Und das dann mit horrenden Zinsen zurückgefordert. Und wer nicht zahlte, den schlug er krankenhausreif. Krankenhausreif. Ich hatte noch nicht viel, aber ich hatte schon einiges. Und ein Motiv war in diesem Fall immerhin etwas. Ich landete wieder bei Frau Morga. Sie sah noch ziemlich belämmert aus. Nein, mein Mann spielt nicht. Nicht mehr. Er hat es mir versprochen. Rückfälle sind so häufig wie Zahnstein. Nein, mein Mann hat sich sehr gut unter Kontrolle. Er hat seine Arbeitsstelle verloren wegen der Spielsucht. Das war vor 7 Jahren. Frau Morga wollte sich gerade ein Glas Wasser einschenken, als es an der Wohnungstür klingelte. Es war innerhalb kürzester Zeit meine dritte, nicht ganz so heimliche Begegnung der ganz anderen Art. Wir haben die Tatwaffe gefunden, Frau Morga. Hier, ist das die Waffe Ihres Mannes? Ich weiß es nicht. Wo lag denn das gute Stück? In einer Mülltonne, gleich um die Ecke. Wir haben eine Großfahndung eingeleitet. Radio, TV, Telefon und Telefax. Und wenn das nichts nützt, werden wir auch vor der Mikrowelle nicht zurückschrecken. In meinem Büro türmten sich alte Zeitungen und Zeitschriften und in meinem Kopf türmten sich alte Einsichten und Absichten. Und dann stand plötzlich Frau Morga vor mir und warf alles über den Haufen. Tut mir leid. Danke. Ich konnte ja nicht ahnen, dass Sie im Nebenamt auch noch Archivar sind. Und Sie sehen heute schon viel besser aus. Danke, ich bin erleichtert. Mein Mann, er lebt. Das ist doch erfreulich. Und wo lebt er zurzeit? Er möchte, dass Sie zu ihm kommen. Aber erst am Abend. Hier ist die Adresse. Sie gab mir einen Zettel und danach legte ich mich hin. Stunden vergingen und draußen wurde es langsam dunkel. Ich machte mich auf den Weg und landete in einem Hühnerstall. Sind Sie allein? Ja, was man von Ihnen nicht behaupten kann. Legen Sie wenigstens fleißig Eier? Ach, hier fühle ich mich sicher. Sicher vor der Polizei? Polizei? Nein. Jemand will mir etwas anhängen. Vielleicht will mich jemand umbringen. Wie kommen Sie denn auf diese Idee? Dieser Tod in meinem Wagen. Ich kannte den Mann. Interessant. Beginnen wir doch ganz von vorne. Die Geschichte mit dem gestohlenen Wagen würde mich interessieren. Ich Idiot. Ich hätte es gleich wissen müssen, dass da etwas faul ist. Ich habe den Wagen selber entdeckt. Er stand einfach da, ganz normal parkiert am Straßenrand. Der Zündschlüssel steckte sogar. Eine Falle. Das war eine ganz perfide Falle. Wer fällt da wen und weshalb? Dieser Klaus Sachser und ich, wir waren Partner. Ich streckte ihm das Geld vor, das er dann auslieh. Er erhielt eine Provision und sorgte dafür, dass die Schulden auch zahlten. Er war nicht zimperlich. Sie waren doch selber auch mal Spieler. Ja. Als ich meinen Job verlor, hörte ich damit auf. Und da hatte ich die Idee mit den Krediten. Diese Leute benötigen ja ständig Geld. Und damit lässt es sich leben? Ich weiß, das ist moralisch verwerflich. Aber wenn Sie einmal so in der Scheiße stecken wie ich damals, dann fragen Sie nicht mehr nach der Moral. Und Sie glauben, dass einer der Spieler zuerst Ihr Auto geklaut, dann diesen Sachser umgelegt und darin verstaut hat? Genau. Da will mir jemand einen Mord anhängen. Als ich die Leiche entdeckte, wollte ich sie wegbringen. Aber es war kein Benzin im Auto. Ich wollte einen Kanister voll kaufen, aber als ich zurückkam, sah ich, wie das Polizeiauto vor dem Hause stand. Das klang alles ziemlich seltsam. Seltsam genug, um wahr zu sein. Ich stattete dem Spielsalon noch einmal einen Besuch ab. Schon wieder Sie? Sie sind wohl eine geborene Nervensäge, hm? Ich finde bloß, dass man auch die unmöglichsten Typen nicht einfach umlegen darf. Sie haben doch diesen Sachser getötet, oder etwa nicht? Ich? Nein. So toll bin ich nicht. Ich war schon immer eine Niete. Deshalb haben Sie ihn in den Rücken geschossen. In den Rücken? Ha! Dieser Angeber. Mir sagte er, dass er Auge in Auge vor ihm stand. Wer sagte das? Sehen Sie den Mann da drüben? Wen? Den Biertrinker? Ja. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich dem Mörder von Sachse ein Bier spendieren werde. Der andere Mann konnte sich kaum noch auf dem Stuhl halten. Wahrscheinlich hatten ihm schon eine ganze Menge Leute ein Bier spendiert. Er lallte ein Geständnis und kippte dann um. So geht das. Herr Morger suchte sich wieder einen anständigen Job. Er hatte jedoch Pech und landete bei einer Großbank.